Es kommt dir Heldenheld, des Satans Fürst und Schrecken, dir selbst den Tod gefällt. Getilgt der Sündenflecken, zerstreut der Feinde Hass. Ihr Kräfte eilt herbei und hoch,